Zu den jesuitisch-humanistischen Studien gehört aber auch die Rhetorik. Und bei ihr muss ich etwas verweilen, nicht weil die theoretische und praktische Ausbildung in der Beredsamkeit etwas Besonderes böte, sie ist nur eine dem Hauptzweige jesuitischer Tätigkeit, der Predigt, entsprechende. Nein, in der Rhetorik werden auch Klassiker gelesen, und so kommt die Stellung des Ordens zu den muttersprachlichen Klassikern in ihr zum Ausdruck. Und deshalb ist nochmaliges Eingehen auf diesen zur Kennzeichnung des Jesuitismus und seiner Einwirkung auf die ihm anvertraute Jugend hervorragend wichtigen Punkt geboten. Aus seiner Internationalität heraus lehnt der Jesuitenorden vaterländische Schriftsteller intensiv ab. Das ist eine aus dem Wortlaute der jesuitischen Studienordnung und aus den pädagogischen Schriften des Ordens in die Augen springende Tatsache. Besonders scharf, bis zu blindem, in brutaler Form sich äußerndem Hasse, ist die Ablehnung der deutschen Klassiker durch die deutschen Jesuiten. Vergleiche hierzu Teil 1. Als Beweis lege ich die Auslassungen von zwei deutschen Jesuiten vor, die beide, wenn auch in verschiedener Weise, innerhalb der katholischen Kreise Deutschlands großes Ansehen besitzen und die auf das Urteil dieser nach vielen Millionen zählenden Kreise tiefgehenden Einfluss üben. Der Jesuit Freiherr Ludwig von Hammerstein, einer der fruchtbarsten und gelesensten Volksschriftsteller des katholischen Deutschland, schreibt in seiner Schrift »Das preußische Schulmonopol mit besonderer Rücksicht auf die Gymnasien«. Die eigentliche Begeisterung auf modernen Schulen gilt, wie gesagt, naturgemäß den deutschen Klassikern und dem Ideenkreise, in welchem sich diese bewegen. Den ersten Platz unter diesem beansprucht wohl Goethe. Und welches ist das Ideal, das in Goethes Person der deutschen Jugend vorgestellt wird? Goethe selbst zeigt uns in jenem Bilde, welches er von sich, dem Faust, über sein Tun und Treiben entrollt. Ich bin nur durch die Welt gerannt, ein jedge Lust ergriff ich bei den Haaren, was nicht genügte, ließ ich fahren, was mir entwischte, ließ ich ziehen, und so weiter. Das also ist Goethe. Wie er ein jedge Lust bei den Haaren ergriff, zeigt der Katalog seiner unlauteren Liebschaften, die er als Knabe, als Jüngling, als verheirateter Mann und als Greis von mehr als 80 Jahren mit Unverheirateten und Verheirateten unterhielt, und bei denen er seine Opfer suchte aus der Reihe der Fabrikmädchen, Kellnerinnen, Schauspielerinnen, Pfarrerstöchter, adeligen Fräuleins und so weiter. In diesem Sinne schrieb er in seinen Zahnen Xenien: »Ich wünsche mir eine hübsche Frau, die nicht alles nähme gar zu genau, doch aber zugleich am besten verstände, wie ich mich selbst am besten befände.« Das ist Goethe. Das ist das Lebensideal, welches man unserem Gymnasiasten heute vorstellt. Stellt man nur die bekanntesten unter seinen Liebschaften zusammen, so gibt es bereits einen ganzen Katalog. Gretchen, Friederike, Lotte, Charlotte von Stein, Corona, Schröter, Christiane, Vulpius, Minna, Herzlieb und so weiter. Das also ist Goethe. Das ist der Mann, welcher die erste Stelle einnimmt unter den Heroen unserer Literatur, unter diesen Heroen, für welche der Kultusminister von Goslar die Jugend mit dankbarer Hochachtung erfüllen lässt, dessen wertvollste Dichtungen als einen unverlierbaren Schatz im Gedächtnis zu bewahren eine nationale Pflicht jedes Gebildeten sein soll. Eine Pflicht, für deren Erfüllung die Schule zu sorgen habe. Das ist der Mann, welchen Kultusminister Dr. Falk nicht bloß als Muster der Sprache und des Stils, sondern als Lehrer echt christlicher, nationaler und humaner Bildung empfiehlt. Das ist also der Mann, für welchen die Herzen der Jugend auf preußischen Schulen sich begeistern müssen. Da ist es dann freilich kein Wunder, wenn Glaubens- und Sittenlosigkeit an den Gymnasien einreißt. Selbstverständlich kommt es mir nicht entfernt in den Sinn, den poetischen Wert mancher goethischer Dichtungen herabzusetzen. Im Gegenteil, ich schätze diesen Wert, aber behaupte, dass gerade das Schöne und Bestechliche bei Goethe ihn als Ideal der Jugend nur umso gefährlicher und verderblicher macht. Gift in einem Geschirr voll Spüllicht oder Seifenwasser wird niemand trinken, aber Gift in einem Becher Zypernwein oder Muscatella ist gefährlich. Und das umso mehr, wenn der Wein von kompetenter Seite als Ideal gepriesen wird, als ein Getränk, welches zu trinken nationale Pflicht jedes Gebildeten sei. So steht es mit Goethe, dem Hauptideal der modernen Schule. Seinen Kollegen Schiller und Lessing will ich noch einige kurze Andeutungen widmen. Schiller ist jedenfalls ein minder ungeeignetes Jugendideal als Goethe. Als geeignet kann ich indessen auch ihn nicht betrachten. Seine Räuber und sein Fiesco werden in der Jugend zumindest keine konservativen Prinzipien einhauchen, ebenso wenig Tell mit seiner Verherrlichung des Tyrannenmordes. Auch hinsichtlich des sechsten Gebotes hatte Schiller bekanntlich seine lockere Periode. Es wird die Jugend wohl nicht für Christentum und keusche Sitten begeistern, wenn Schiller bei den Göttern Griechenlands sagt: Da ihr noch die schöne Welt regieret, an der Freude leichten Gängelband, selige Geschlechter noch geführet, schöne Wesen aus dem Fabelland. Ach, da euer Wonnedienst noch glänzte, wie ganz anders, anders war es da. Und so weiter. Das klingt freilich ein wenig verführerischer als die Lehren vom Kreuze und vom Gekreuzigten. So also dachte Schiller über das christliche Sittengesetz und den christlichen Monotheismus. Dass solche Äußerungen nicht vereinzelt dastehen, ist jedem Kenner der deutschen Literatur genugsam bekannt. Freilich wusste ja Schiller auch andere Seiten des Herzens anzuschlagen, allein als Ideal der Jugend ist er darum nicht minder gefährlich. Der Mann, welcher als Dichter der Glocke oder des Wallenstein das Herz der Jugend gewonnen, wird nur allzu leicht zum Verführer am Glauben und an der christlichen Sitte durch seine Räuber, durch Kabale und Liebe, durch die Götter Griechenlands und Ähnliches.